haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Stimme. Am Morgen erhielt ich zwei Anrufe. Der eine war von einer jungen Frau, die mir ein Abonnement für ein Fitnessstudio in der Pampa andrehen wollte. Der andere war von Herrn Ponner, der mich engagieren wollte. Ich lud die junge Frau zu einem Drink ein, was sie ablehnte. Herrn Ponner lud ich zu mir ins Büro ein. Seit einiger Zeit höre ich eine Stimme, wenn ich im Auto unterwegs bin. Das ist ganz normal. Sie sollten das Navigationsgerät ausschalten oder Ihrer Mitfahrerin klarmachen, dass Sie Ihre Ruhe haben möchten. Sie verstehen mich nicht. Ich höre eine Stimme, die außer mir niemand zu hören scheint. Ach. Sobald ich in den vierten Gang schalte, spricht jemand zu mir. Vielleicht ist das die neueste Technik? Ein sprechendes Getriebe? Sie sollten die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs genau durchlesen. Ich möchte, dass Sie mitfahren. Hey? Ja, vielleicht hören Sie die Stimme auch. Das würde mich beruhigen. Gegen ein entsprechendes Honorar höre ich sogar die Flöhe husten. Eine männliche Stimme. Sehr bestimmt. Die Stimme sagt mir, wohin ich fahren soll. Und Sie folgen den Anweisungen? Jetzt nicht mehr. Denn die Stimme führt mich immer ans gleiche Ziel. Aber die Stimme verstummt nicht. Auch nach Stunden. Sie sollten künftig mit Tram und Bus fahren. Da hört man zwar auch Stimmen, aber die sind kein Grund, um einen Privatdetektiv anzuheuern. Das geht nicht. Ich habe als Taxifahrer gearbeitet und möchte das wieder tun. Sind Sie zurzeit krank geschrieben? Ja, aber nicht wegen der Stimme. Und wie genau soll ich Ihnen helfen? Das erkläre ich Ihnen in meinem Wagen. Es war ein ganz normaler Wagen, der ganz normale Fahrgeräusche machte. Mein neuer Klient fuhr langsam an, schaltete in den zweiten und danach in den dritten Gang. Als er erneut hochschaltete, hob er eine Hand. Hören Sie es? Ja, das Auto spricht zu mir. Es sagt, dass Sie uns zu einem Restaurant fahren sollen. Nein, nein. Hören Sie genau hin. Die Stimme gibt nur Anweisungen wie links, rechts, abbiegen, geradeaus. Ja, jetzt, wo Sie es sagen, höre ich es auch. Geradeaus zu einem Restaurant. Nein, nein. Die Stimme sagt, dass ich rechts abbiegen soll. Sie hören tatsächlich etwas. Sie etwa nicht. Mein Magen knurrt. Da vorne, da ist es. Ein Restaurant. Ein Nachtclub. Die haben tagsüber geschlossen. Die Stimme führt mich immer hierhin. Dann sollten wir es nachts noch einmal versuchen. Das habe ich schon getan. Sobald ich hier einbiege, verstummt die Stimme. Kommt Ihnen die Stimme bekannt vor? Irgendwie schon. Und was bedeutet irgendwie? Es könnte einer meiner Kunden gewesen sein. So. Ja, hier vor dem Nachtclub wurde vor ein paar Wochen eine Frau erschossen. Ich glaube, dass die Stimme möchte, dass sich jemand um den Fall kümmert. Dafür ist die Polizei zuständig. Die Polizei sagt, dass die Frau wahrscheinlich ins Kreuzfeuer kam bei einem Streit. Oh. Es gab vor dem Nachtclub immer wieder Auseinandersetzungen. Was genau erwarten Sie von mir? Soll ich auf Stimmenfang gehen? Dazu tauge ich nichts. Sie sollten sich an einen Lokalpolitiker wenden. Ich glaube, dass die Stimme erst Ruhe gibt, wenn der Mord an der Frau aufgeklärt ist. Das klingt schon besser. Ich werde umgehend aufklären. Sie sollten unterdessen aufs Autofahren verzichten. Das geht nicht. Dieser Wagen gehört meiner Tochter. Ich habe ihn mir ausgeliehen. Ein Tag ohne Auto ist unerträglich für mich. Was ist mit Ihrem Taxi geschehen? Ich bin krank geschrieben, das sagte ich doch schon. Ihr überreicht mir einen Umschlag. Da mich in meinem Büro nur ein paar unbezahlte Rechnungen erwarteten, machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, als Ewiggestriger haben Sie vermutlich auch Bedenken wegen dem biometrischen Pass. Ein biologischer Pass ist doch was Gutes, wenn man ihn aus Versehen verschlucken sollte. Biometrisch, Maloney. Dabei werden die Gesichtsdaten gespeichert und so kann ein Computer erkennen, wer vor ihm steht. Und was geschieht mit den reiferen Damen, die sich regelmäßig liften lassen? Müssen die nach jedem Besuch beim Schönheitschirurgen einen neuen Pass beantragen? Die Menschen fürchten sich vor dem, was sie nicht kennen. Dabei ist der biometrische Pass harmloser als all die Kundenkarten. So. Dort werden nicht körperliche Merkmale, sondern das Verhalten gespeichert. Und das Verhalten lässt Rückschlüsse auf den Charakter zu. Eigentlich müsste man die Kundenkarten in den Pass integrieren. Da könnten die Behörden Menschen mit abartigem Konsumverhalten an der Ein- und Ausreise hindern. Sie sollten sich um weniger komplizierte Dinge kümmern. Beispielsweise um den ungeklärten Mord vor einem Nachtclub. Üble Sache, Maloney. Wir sind trotz intensivsten Ermittlungen keinen Schritt weitergekommen. Ich habe gehört, dass es einen Zeugen gibt. Und der hat gesehen, wie zwei Gruppen Streit hatten und plötzlich ein Schuss fiel. Die Leute rannten und fuhren weg, bis auf eine Tote. Ja, und aus dem Umfeld der Toten kommt niemand als Täter in Frage? Es gibt kein Motiv und keine Tatverdächtigen, Maloney. Aber einen Zeugen, den würde ich mir gerne mal vorknüpfen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Maloney. Er nannte mir den Namen und die Adresse des Zeugen. Schon bald stellte sich heraus, dass der junge Mann kürzlich umgezogen war. Als ich ihn am Abend aufsuchte, führte er mich in seine neue Wohnung, in der einige neu aussehende Möbel herumstanden. So ein Umzug ist Stress pur. Aber langsam lebe ich mich ein. Wie gefällt Ihnen die Wohnung? Nicht schlecht, aber mir wäre es zu anstrengend, jeden Tag von einem Zimmer ins andere zu gehen. 160 Quadratmeter. Oh. Ich mag es, wenn nicht alles mit Möbeln verstellt ist. Sie sagten am Telefon, dass Sie Privatdetektiv sind. So ist es. Falls Sie einmal etwas in Ihrer Wohnung vermissen, werde ich gerne danach suchen. Nach 2 bis 3 Tagen sollte ich alle Räume erforscht haben. Ich habe damals der Polizei gesagt, was ich weiß. 2 Gruppen, die sich stritten und plötzlich fiel ein Schuss. Genauso war es. Worüber stritten sich die Gruppen? Und wie viele Leute waren beteiligt? Es war eine Stresssituation. Ich konnte mir nicht alles merken. Und weshalb waren Sie vor dem Nachtclub? Ich war nicht vor dem Nachtclub. Ich war bei der Tankstelle ganz in der Nähe. Von da aus habe ich den Streit beobachtet. Haben Sie die Polizei verständigt? Nein, wieso sollte ich? Es fiel ein Schuss und eine Frau wurde getötet. Den Schuss habe ich gehört. Danach rannten alle weg und ich dachte, sie hätten Angst gekriegt. Die Frau habe ich nicht gesehen. Und deshalb meldeten Sie sich bei der Polizei? Ja. Und danach konnten Sie sich plötzlich eine viel größere Wohnung leisten. Was wollen Sie damit andeuten? Sie sind der einzige Zeuge. Der einzige, der sich gemeldet hat. Ach, Sie haben noch jemand gesehen? Einen Taxifahrer. Ohne Fahrgast? Ich habe nur das Taxi gesehen. Sie sagten aber vorhin, dass Sie einen Taxifahrer gesehen haben. Das war falsch. Ich habe das Taxi gesehen. Können Sie das Taxi beschreiben? Es war mitten in der Nacht. Der Wagen war dunkel. Und die Automarke? Keine Ahnung. War es das? Ich möchte, dass Sie mir eine Nachricht auf mein Handy sprechen. Weshalb sollte ich das tun? Ich sammle in meiner Freizeit Stimmen. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Ihre Stimme fehlt noch in meiner Sammlung. Ja, sie wird auch weiterhin fehlen. Bitte gehen Sie jetzt. Sie werden wieder von mir hören. Ich will keinen Stress, verstanden? Wenn Sie mich in Ruhe lassen, gebe ich Ihnen einen 1000er. Jetzt, bar auf die Hand. Deal? 1000 ist mir zu wenig. Wie wäre es mit 160 Quadratmetern? Was wollen Sie damit andeuten? Zeugen kann man kaufen. Es reicht. Verschwinden Sie. Und passen Sie gut auf sich auf. Das hört sich wie eine Drohung an. Ein guter Ratschlag, mehr nicht. Unterwegs in mein Büro hielt ich ab und zu inne und schaute mich um. Niemand schien mir zu folgen und es war kein Killerkommando zu sehen. Als ich die Tür hinter mir schloss, hatte ich dennoch ein mulmiges Gefühl. Dagegen half nur ein gut gefülltes Glas Whisky. Am nächsten Morgen besuchte ich meinen Klienten. Geöffnet wurde mir aber von einer jungen Frau, die mich wortlos eintreten ließ. Ich folgte ihr ins Wohnzimmer. Mein Vater hat mir erzählt, dass er einen Privatdetektiv angeheuert hat. Er hat sich für den Besten entschieden. Ein Privatdetektiv kann ihm nicht helfen. Und weshalb nicht? Weil mein Vater krank ist. Er benötigt Ruhe und eine Therapie. Ja, Ihr Vater wird von einer imaginären Stimme geplagt. Er hatte wahrscheinlich einen Schlaganfall in jener Nacht. Am nächsten Morgen benahm er sich seltsam. Sie leben hier bei Ihrem Vater? Nicht mehr lange. Ich habe mir eine Wohnung gekauft. In Ihrem Alter war ich froh, wenn ich mir eine Matratze leisten konnte. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ihr Vater lebt als Taxifahrer vermutlich nicht gerade fürstlich. Er muss sich finanziell keine Sorgen machen. Und Taxifahren muss er auch nicht mehr. In der Nacht, als er angeblich einen Schlaganfall hatte, war er da mit dem Taxi unterwegs. So wie immer. Er kam gegen 4 Uhr morgens nach Hause, legte sich hin und als er gegen Mittag aufstand, klagte er über Kopfschmerzen. Als er sich später ins Taxi setzte, hörte er die Stimmen. Es sind keine Stimmen. Ihr Vater hört nur die Stimme eines Mannes. Spielt das eine Rolle? Allerdings. Wer Stimmen hört, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wer aber nur eine Stimme hört, hat entweder das Radio nicht ausgeschaltet oder er erinnert sich an etwas. Oder sein Gehirn wird zu wenig durchblutet. Hm. Deshalb geht er in die Therapie. In ein paar Wochen wird wieder alles gut sein. Wo ist Ihr Vater jetzt? Bei einer Therapeutin. Und wo finde ich die Therapeutin? Ich bezahle Ihnen das Honorar für eine Woche, wenn Sie meinen Vater ab sofort in Ruhe lassen. Das geht leider nicht. Ihr Vater ist volljährig und mündig. Er kann so viele Melonis engagieren, wie er möchte. Und wenn ich Sie engagieren möchte? Wozu sollten Sie das tun? Ich bin jung, hübsch und Single. Hm. Können Sie sich keinen Grund vorstellen, um ein paar Stunden mit mir zu verbringen? Sie warf sich in Pose und ich konnte auf Anhieb ein halbes Dutzend Gründe erkennen, um ein paar Stunden mit ihr zu verbringen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Augen zu und weg. Als ich meinen Klienten anrief, nannte er mir die Adresse der Therapeutin. Um den Stau in Ihrem Gehirn zu lösen, müssen Sie versuchen, Worte in die Nasenhöhlen zu pressen. Ist das schmerzhaft? Pressen Sie die Lippen aufeinander? Und jetzt versuchen Sie, mit geschlossenem Mund zu sprechen. Das hört sich nicht nach einer erfolgversprechenden Therapie an. Jetzt kommt die verschärfte Version, in der ich Ihre Nase zudrücke. Ihr hört sich noch immer nicht geheilt an. Diese Übung müssen Sie täglich wiederholen. Und das hilft tatsächlich? Die Stimme, die Sie hören, ist ein innerer Notruf. Wenn Sie nichts tun, werden Sie ernsthaft erkranken. Sie sollten sich therapeutisch um seine Tochter kümmern. Was ist mit meiner Tochter? Sie ist jung, hübsch, Single und willig. Meine Tochter kümmert sich rührend um mich. Hm. Sie hat mir sogar angeboten, für mich zu sorgen, wenn ich mit dem Taxifahren aufhöre. Aber Taxifahren ist mein Leben. Sie machen Fortschritte, Herr Ponner. Langsam, aber immerhin. Seit ich bei Ihnen in Therapie bin, klingt die Stimme, die ich höre, immer mehr wie Ihre Stimme. Das ist normal. Sie geben der Stimme ein Gesicht. Wir sollten uns in aller Ruhe unterhalten, Herr Ponner. Haben Sie etwas herausgefunden, Maloney? Ich nickte und zeigte auf die Therapeutin, die interessiert zuhörte. Mein Klient sagte, dass er in 10 Minuten fertig sei. Ich wartete draußen. Wir gingen zu einem kleinen Park und setzten uns. Meine Tochter hat mir die Therapeutin empfohlen. Ehrlich gesagt zweifle ich an Ihren Fähigkeiten. Das würde ich an Ihrer Stelle auch tun. Was haben Sie herausgefunden? In jener Nacht stand vor dem Nachtclub ein Taxi. Ist das alles? Es stehen immer Taxis vor Nachtclubs. Ich glaube, dass es Ihr Taxi war. Mein Taxi? Ja. Das ist unmöglich. Ich war in jener Nacht unterwegs, aber nicht vor dem Nachtclub. Sie erinnern sich nicht mehr. Vermutlich so etwas wie ein Schock. Nein, nein. Diese Stimme will, dass ich zum Nachtclub fahre. Aber die Stimme kam erst nach jener Nacht. Vielleicht wurden Sie Zeuge eines Mordes und haben es verdrängt. Nein, daran würde ich mich erinnern. Es gab noch eine zweite Variante, die ich ihm aber verschwieg. Neben einem traumatisierten Zeugen konnte ich mir auch einen traumatisierten Täter vorstellen. Auch wenn Herr Bonner nicht wie ein Auftragskiller wirkte. Als ich in mein Büro zurückkam, wurde ich erwartet. Ich rate Ihnen dringend davon ab, sich weiter um den Fall zu kümmern. Sie drohen mir erneut. Die Existenz vieler Menschen steht auf dem Spiel. Meine Existenz steht auch auf dem Spiel. Ich sagte Ihnen bereits, dass ich Sie großzügig entlöhnen würde. Wer steckt hinter all dem? Ein reicher Onkel, der einen Mord vertuschen will. Jemand, der unzimperlich ist. Sie kennen ihn. Nicht direkt. Aber Sie haben Geld erhalten. Kein Geld. Eine Eigentumswohnung. Genauso wie die Tochter von Herrn Bonner. Sie könnten sich ebenfalls verbessern. Solche Dinge enden nie gut. Ich bleibe lieber bescheiden und schlafe dafür ruhig. Ich könnte auch wieder ruhig schlafen, wenn Sie aufhören würden, herumzuschnüffeln. Das liegt nun einmal in meinem Naturell. Ich habe Sie gewarnt. Mehr kann ich für Sie nicht tun. Sie können den Abwasch für mich erledigen und staubsaugen. Es lief alles wunderbar, bis Sie auftauchten. Sehen Sie nicht, was Sie anrichten. Ich sah mich um, konnte aber nichts erkennen. Der Mann verließ mein Büro und ich schaltete die Kaffeemaschine ein. Dann hörte ich einen Knall, Schreie und eine Autohupe. Als ich das Fenster öffnete, sah ich sofort, dass jemand am Boden lag. Der Mann trug die gleiche Jacke wie jener Mann, der kurz zuvor in meinem Büro war. Die Straße vor meinem Büro wurde 2 Stunden lang abgesperrt und mehrere Zeugen befragt. Doch niemand hatte gesehen, aus welchem Fahrzeug der Mann erschossen worden war. In meinem Büro kratzte sich der ermittelnde Beamte am Kopf. üble Sache, Maloney. Dieser Mann wurde, wie in diesen Mafia-Filmen, exekutiert. Daran sind die Medien schuld. Der Mann wurde ermordet, weil er ein Sicherheitsrisiko war. Für wen, Maloney? Der große Unbekannte, der auch die Frau vor dem Nachtclub erschoss. Und weshalb wurde der einzige Zeuge erst jetzt erschossen? Offenbar wird der Täter nervös. Und das verheißt nichts Gutes für meinen Klienten und seine Tochter. Weshalb sollte der Täter auch ihren Klienten ermorden? Weil er wahrscheinlich der zweite Zeuge war, aber alles verdrängt hat. Aha. Ja. Das verstehe ich nicht, Maloney. Herr Ponner hat den Mörder in seinem Taxi chauffiert. Und das hat er verdrängt? Wahrscheinlich hat ihm der Täter einen gehörigen Schrecken eingejagt. Was ist eigentlich mit Ihnen, Maloney? Sind Sie auch in Gefahr? Ja, werde ich dafür sorgen, dass sämtliche Polizisten im Umkreis von 5 Kilometern einen freien Tag einziehen. Wenn er mich erschießen wollte, hätte er das tun können. Meine Bürotür ist nicht abgeschlossen. Er hat den einzigen Tatzeugen ermordet, der gegen ihn hätte aussagen können. Und was ist mit Ihrem Klienten? Solange er sich nicht erinnert, taugt seine Aussage nichts. Wir werden den Fall neu aufrollen. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir haben bereits eine 3D-Simulation des Tatortes programmieren lassen, mit exakter Uhrzeit und lokalem Wetter. Und was geht daraus hervor? Dass es dunkel war und man kaum etwas sehen konnte. Und dazu benötigen Sie eine 3D-Simulation. Manchmal sorgt eine Simulation für Klarheit. Unser Gehirn denkt nicht dreidimensional, sondern abstrakt. Hm. Es springt von Bild zu Bild und von Gedanke zu Gedanke. Ja. Wo war ich gleich? Ja, bei den springenden Bildern und Gedanken. Genau, Maloney. Wenn wir Zeugen eine 3D-Simulation zeigen, dann erinnern sie sich an Details, an die sie sich ohne 3D nicht erinnern würden. Vielleicht sollten wir auch den Mord vor ihrem Büro dreidimensional aufbereiten. Sie sollten ihrem Gehirn nicht zu viel zumuten. Es ist alt und träge. Und die zwei Zellen haben manchmal Mühe, miteinander zu kommunizieren. Wir werden ein Täterprofil erstellen. Und danach werden wir das Täterprofil in das dreidimensionale Computermodell stellen. Und so entsteht Germany's Next Topmodell. Davon verstehen Sie nichts, Maloney. Ihre Welt ist immer noch analog. Meine Welt ist digital. Die analoge Welt führte mich zu meinem Klienten und seiner Tochter. Während er die Nachricht über den Mord eher verwirrt zur Kenntnis nahm, reagierte seine Tochter so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir sollten eine Weile wegfahren. Wolltest du nicht schon immer eine Weltreise machen, Vater? Oder eine Kreuzfahrt? Weshalb sollte ich eine Wolltest... Steht es so schlimm um mich, dass du mir meinen letzten Wunsch erfüllen möchtest? Sie sind nicht krank, Herr Bonner. Ihr Gehirn hat nur ein schlechtes Erlebnis verdrängt. Und was ist mit der Stimme? Es ist die Stimme des Mörders. Wir könnten nach New York. Und dort könntest du in einem Yellow Cab herumfahren. Das wäre doch toll. Ich möchte hier bleiben und Taxi fahren. Das geht nicht. Wir müssen weg. Heute noch. Sie haben Angst davor, dass Sie als Nächste dran sind, Frau Ponner. Mein Name ist Diethelm. Ich war verheiratet. Ein unmöglicher Mann. Aber das ist jetzt vorbei. Haben Sie sich nicht gewundert, weshalb sich Ihre Tochter eine eigene Wohnung leisten kann? Ihr Ex-Mann kommt dafür auf. Ist doch so, oder? Das erzähle ich dir alles, wenn wir im Flugzeug sitzen. Ich will aber nicht wegfliegen. Sie sollten der Realität ins Auge sehen, Frau Diethelm. Der Mörder ist außer Rand und Band. Er hat einen Zeugen ermordet und er wird nicht zuwarten, bis ihr Vater sich wieder an die Nacht erinnert. Aber ich möchte nicht wieder zur Miete wohnen. Es dauerte lange, bis ich die beiden soweit hatte. Und es dauerte noch länger, bis ich den Polizisten soweit hatte. Schließlich landeten wir in einer großen Villa, die einem stadtbekannten Immobilienhändler gehörte. Anwesend war auch eine junge Dame, deren therapeutische Fähigkeiten offenbar sehr gefragt waren. Sie kommen her und beschuldigen mich des Doppelmordes? Das ist lächerlich. Sind Sie hier auch therapeutisch tätig oder dient Ihre Anwesenheit mehr dekorativen Zwecken? Ich arbeite nebenbei als Herr Kaufzwangs persönliche Assistentin. Ah. Kaufzwang? Ist das Ihr richtiger Name oder ein Neudopsym? Kaufzwang heiße ich seit meiner Geburt. Der Name ist bei mir Programm. Sie meinten vermutlich Pseudonym. Was ich meinte, ist irrelevant. Sie stehen unter dringendem Tatverdacht. Deshalb verhafte ich Sie. Auf der Stelle. Soll ich deine 25 Anwälte benachrichtigen? Ah, das ist typisch. Alles übertreiben. Ihnen würden nicht einmal 50 Anwälte helfen, wenn wir Sie in unser dreidimensionales Täterprofil stellen. Was für ein Täterprofil, was für ein Mord. Gibt es Zeugen? Ein Taxifahrer. Der bei mir in der Therapie ist und langsam vergisst, wessen Stimme er in jener Nacht gehört hat. Mund halten. Vielleicht ist einer der Clowns verkabelt. Wir überführen Sie auch ohne Kabelfernsehen. Wir sind digital. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Sie haben den einzigen Zeugen gekauft. Und Sie haben den Taxifahrer, der Sie an den Tatort fuhr, gekauft. Indem Sie seine Tochter gekauft haben. Beweise, ich will Beweise sehen. Moment mal, Loni, das war jetzt verwirrend. Er hat die Tochter gekauft? Vielleicht bei einer Internetauktion? Er hat großzügig Wohnungen verschenkt. Mir hat er auch eine Wohnung geschenkt. Patrick ist großzügig. Er würde auch Ihnen eine Wohnung schenken, nicht wahr? Es gibt für jedes Problem eine Lösung, eine Wohnung oder 10 Anwälte. Was ist Ihnen lieber? Frau Diethelm wird gegen Sie aussagen. Sehr gut, das wird zumindest 5 meiner Anwälte freuen. Mehr sind dafür nicht notwendig. Unser Computermodell wird eindeutig aufzeigen, dass Sie am Tatort waren. Lächerlich. Und Herr Bonner wird sich an Ihre Stimme erinnern. Ein geistig verwirrter Zeuge wird von meinen Anwälten zerpflückt. Geben Sie auf. Das werden wir nicht tun. Ich fasse zusammen. Vor einem Nachtclub wurde ein Taxi erschossen. Ein Zeuge hört seither Stimmen und diese Stimmen haben ihm eine Eigentumswohnung geschenkt. Die auf den Zeugen angesetzte Therapeutin hat in einem 3D-Modell zugegeben, dass sie dreidimensional ist. Und jetzt können Sie Ihre 3 Anwälte rufen. Ich bitte darum. Kaufzwang wurde in einem Indizienprozess für schuldig befunden und hinter Gitter gebracht. Mein Klient fuhr wieder Taxi und die Stimme war verstummt. Ich erhielt ab und zu Anrufe von Frau Diethelm, die mir unterschiedliche Krankheiten wünschte und sich bitter darüber beklagte, dass ich ihren Traum vom Eigenheim zerstört hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Stimme.